gezimmerte er Wagenräder, mit Händen groß von Rissen übersät. Er pflügte, fischte und er gerbte Lieder, wenn er zur Schule kam, kam er sehr spät. Zerbrechlich wirkte jeder Federhalter in seiner harten, breiten Bauernhand. Er hatte Enkel schon im Heiratsalter, auch einen kleinen Hof und etwas Land. Dann schrieb er zum ersten Mal seinen Namen. Sehr lange lag sein Blick erstaunt darauf. Zur Schule kamen, sie applaudierten ihm und standen auf. Ihn Hass beschämt und doch hat's ihm gefallen. Ein paar Sekunden hat er nachgedacht. Dann schrieb er unterm Neugierblick von allen. Als zweites schrieb er hoch die Sowjetmacht. Dann schrieb er